meiner schönen kleinen roten Tasche suche ich verzweifelt nach einem Anhaltspunkt. Ich will in weiße Fäden, doch kenn ich mal einen Grund. Allmählich kommt der Drang, die Kontrolle zu ergreifen. Ich suche weiter und weiter, stelle Kameras versteckt auf in deiner Wohnung. Und dein Arbeitsplatz verzog, fällt dich ins Bezirk. Alle deine Telefongespräche landen auch bei mir. Das Auto ist verwanzt und deine Kleidung, ich hab sie mikrofoniert. Jedes einzelne Gespräch, was du so führst, wird aufgezeichnet, archiviert. Ich bin schlimmer als die Stasi, der Kontrollzwang ist permanent aktiv. Egal, ob du SMS oder WhatsApp-Nachrichten liest, systematisch wirst du von mir isoliert. Am Ende bist du wie mein Eigentum. Und ich sollte tun, was ich tun muss. Der Kontrollzwang, Kontrollzwang, dieser Zwang nach Kontrolle, Kontrollzwang, es will dich kontrollieren, Kontrollzwang. Überwachung ist besser. Ich kaufe mir einen GPS-Tracker. Er wird platziert in der Handtasche von meinen Schatz. Vertrauen fällt schwer. Dies ist auch der Grund, weshalb ich das mach. Zu jeder Zeit weiß ich, wo sie sich auffällt. Beobachte sie in Echtzeit auf mein Handy durch eine App. Doch dabei sollte es nicht bleiben, weil es mir noch nicht reicht. Steigere mich noch weiter rein. Ich suche nach einem Beweis, suche nach Anhaltspunkte, doch ich finde einfach kein. Eigentlich weiß ich, dass es keine gibt, dennoch muss ich übertreiben. Dicke Geräte kommen zum Einsatz, in der Wohnung verteilt. Verstecke auch Kameras über mein Handy, sehe ich in die Wohnung ein. Ich schalte es einfach nicht aus, wenn sie nicht in meiner Gegenwart ist. Tausend Gedanken, die mich täglich quälen, nur ich habe sie in meinem Besitz. Und so soll es auch bleiben, für die Ewigkeit Überwachung, die lediglich zur Sicherheit. Für mein Gewissen, ich sorge persönlich dafür, bis zu unserem Tod bleiben wir vereint. Kontrollzwang, dieser